Goldmarie und Kaiser Franz und Lindwurm und Kartoffelhans und Käpt'n Flint und Königskind im Internetforum wieder online sind. Dann kommt der Rechner an, da kenn ich nix, rein ins Internet und mit 3-4 Klicks bin ich bei meinen Freunden und wir retten die Welt. Hier sind wir alle Kämpfer, hier ist jeder ein Held. Bin ich bei meinen Freunden und wir retten die Welt. Hier sind wir alle Kämpfer, hier ist jeder ein Held. Welche Lust, wenn Kaiser Fritz, Smergol, Gandalf, Zitzewitz, Eisenherz und Heidekind im Internetforum wieder online sind. Dann stürzen wir uns in den Streit für Freiheit und Gerechtigkeit. Seit an Seit mit Todesmut, weil uns im Netz niemand was Böses tut. Nachmittags, das Wetter ist mies, da mach ich zu Hause mir mein Paradies. Der Rechner lockt, frisch hingehockt, das Forum geklickt und eingeloggt. Was schreiben denn die Leute an diesem Tag? Da befürwortet einer einen Terroranschlag. Komm her, du Lump, stell dich zum Kampf bei Radio, Musik und Kaffeedampf. Komm her, du Lump, stell dich zum Kampf bei Radio, Musik und Kaffeedampf. Ha, welche Lust, wenn Kaiser Jan, Ritter Kunibert und Sensenmann, Gjallner, Gilda und Gerlind im Internetforum wieder online sind. Dann stürzen wir uns in den Streit für Freiheit und Gerechtigkeit. Seit an Seit mit Todesmut, weil uns im Netz niemand was Böses tut. Zieh ich für die Armen in die Schlacht, ja, dann wird ein scharfer Text gemacht. Das finde ich schick, das gibt mir nen Kick, wenn ich meinen Text in die Postbox klick. Und jetzt kommt das Schönste, zittert ihr Ratten, jetzt geh ich auf den Eintrag Senden-Button. Ein kleiner Klick auf die Maus und schon liest meinen Beitrag die ganze Nation. Ein kleiner Klick auf die Maus und schon liest meinen Beitrag die ganze Nation. Ha, welche Lust, wenn Kaiser Sepp, Niesel, Prim und Küchenkrepp, Glamour Girl und Sausewind im Internetforum wieder online sind. Dann stürzen wir uns in den Streit für Freiheit und Gerechtigkeit. Seit an Seit mit Todesmut, weil uns im Netz niemand was Böses tut. Ich fühl mich wie ein König auf'm Thron, kämpfe gegen Gewalt und Korruption. Und ganz en passant entwerf ich nen Plan zur Befreiung der Frauen in Afghanistan. Spiele Rechtsradikale mit links an die Wand, rette vor den Islamisten das Abendland. Prinz Eugen brauchte dafür noch ein Riesenheer. Sitz ich zu Haus am Rechner, bin ich mutiger als der. Prinz Eugen brauchte dafür noch ein Riesenheer. Sitz ich zu Haus am Rechner, bin ich mutiger als der. Ha, welche Lust, wenn Kaiser Knut, Powerfrau und Herzensblut, Hadubrand und Schädelgrind im Internetforum wieder online sind. Dann stürzen wir uns in den Streit für Freiheit und Gerechtigkeit. Seit an Seit mit Todesmut, weil uns im Netz niemand was Böses tut. Ihr Ihr fragt euch jetzt, was will dieses Lied? Parodiert es den Möchtegern-Störenfried, der schreibt und schmiert, nach Geltung giert, aber nie sich wirklich engagiert. Der im Warmen sitzt und denkt, was ein Glück, für wahr eine prima Sozialkritik. Da muss ich euch enttäuschen, meine Damen und Herren. Ich bin selbst so einer und ich bin es gern. Da muss ich euch enttäuschen, meine Damen und Herren. Ich bin selbst so einer und ich bin es gern.